1. Meine Freundin, du bist wunderschön, dein Augen an und Torbenaugen, die unter deinem Schleier herverblicken, und dein Haar ist wie ein Ziegenherd, die sich im Berg Gilead ausbreitet. 2. Dein Zahn sind vergleichbar mit einer Herd frisch geschorener Schaf, die ausdem Bad kommen, wo bei Jeds Tier Zwilling Tragt und Kinis unfruchtbar ist. 3. Dein Lippen sind wie ein Scharlachrote Faden und dein Mund ist lieblich, waren dein Schlafen hinter dem Schleier wie ein Granatapfelscheib lübten. 4. Dein Hals gleich dem Term Davids, der für Trophenschmuck Erbel Word, den Darren hangen Tausend Schilder, die Altartschen der Helden darstellen. 5. Dein Brust Arnon Zwei Jungen Rekalbchen, den Zwillingen einer Gazelle, die Friedlich Zwischen den Lilien Weiden. 6. Bever der Tag sich abkulten die Schattenlange wer den, bieb sichtig ich, zum Bolsenbergen zum Weiroch Hugel zu gehen. 7. Mein Freundin, du bist in jeder Hinsicht schon, und es gibt keinele Makel und dir 8. Komm mit mir von Libanon, mein Brot, steig herab von den Gipfeln des Amana, Sanir und Hermann, von den Orten, wo Lohen und Panther leben. 9. Mein Schwester Brot, du hast mich zutiefst fasziniert und meinen Verstand gerobt, so wohl durch einen einzigen deiner Blicke als auch durch die Kette deines Halsgeschmeids. 10. Why wunderbar sus ist dein Lieb, mein Schwester Brot? Sie ist viel kostlicher als Wein und der Duft deiner Salben u betrifft all anderen Wohlgeruch. 11. Dein Lippen, Brot. Troffeln Honigseim, und dein Zunge birgt Honig und Milch, waren der Duft deiner Kleider dem des Libanon gleicht. 12. Mein Schwester Brot ist wie ein verschlossener Garten, ein unzugänglicher Born und ein versiegelter Quell, was eier Exklusivität und Reinheit betont. 13. Dein Schosslinch bilden einen Granitenhain mit kostlichen Fruchten, irgend durch Cypressblumen und Narden. 14. Dort finden sich Narde, Crocus, Kalmus und Zimt, zusammen mit verschieden in Weihrauchstrauchen, Balsam, Aloe in den besten Spezereien. 15. Du bist ein Gartenquell, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bake, die vom Libanon Herb fließen. 16. Moge der Nordwinder Wachen und der Sudwind kommen, am meinen Garten zu Dirchweihen, damit sein Balsam Duft sich ausbreitet. Mein geliebter Soul in seinen Garten kommen und dessen kostlich Frucht geniessen.